WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Friedhof. Was habt ihr auf einem Friedhof schon alles erlebt? Was ist euch auf einem Friedhof schon passiert? Habt ihr besondere Erinnerungen zum Beispiel an eine Beerdigung, an eine Beisetzung? Habt ihr mal etwas Gruseliges erlebt oder etwas Geheimnisvolles beobachtet? Arbeitet ihr vielleicht sogar auf einem Friedhof zum Beispiel als Totengräber? Oder habt ihr schon mal etwas Verbotenes oder vielleicht etwas Unanständiges auf einem Friedhof gemacht? Thema Friedhof, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Annelie und sie ist 62. Guten Morgen, Annelie. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Ich bin ein wenig aufgeregt. Ach was, das kriegen wir schon hin. Ja. So, Thema Friedhof. Ja, ich rufe an, weil ich eine Sargträgerin bin. Du bist eine Sargträgerin? Ja. Das gibt es, das machen Frauen auch? Das ja, ich sag mal, die Männerdomäne ist gebrochen. Ja. Es ist ja eine reine Männerdomäne. Eigentlich schon, ne? Ja, und das hat sich durch einen Zufall ergeben. Also uns gibt es im Doppelpack. Ich habe noch eine Kollegin. Ja. Und meine Mutter ist letztes Jahr verstorben. Ich habe mir dann eine Auszeit genommen und habe irgendwann das Wochenblatt gelesen, was ich sonst nie mache. Mhm. Und da suchte ein Bestattungsunternehmen Damen und Herren. Ich habe mich nicht getraut, da anzurufen. Da habe ich meine Freundin angerufen. Ne? Mhm. Ja, ich rufe mal an. Und dann rief sie zurück, Annelie, die suchen Sargträgerinnen und Urnenträgerinnen. Mhm. Ich sag, wie? Ja, musst du anrufen, da ist ein Vorstellungstermin. Sagt's, und ich habe direkt gefragt, was ist denn mit Sarg? Ganz einfach geteilt durch 6. So, dann habe ich also durch 6 heißt, so viele Träger sind es da? Ja, ein Sarg wird immer mit zu 6 getragen. Ah, zu 6 und sogar. Und eine Urne wird immer zu 2 getragen. So, dann habe ich da angerufen und hat eine Woche später war Kennenlerntermin. Wir waren also 5 Herren und 3 Damen waren wir. So, und dann hat der Bestatter uns gesagt, was dazugehört. Also Sarg tragen, Urne tragen und wer möchte, kann auch Überführungen machen. Ja, und ja gut. Und dann also Überführung heißt zum Beispiel ein Krankenhaus abholen, einsagen, sowas, ja. Einkleiden. Ach so, das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu für eine offene Aufbahrung fertig machen die Leute. Das heißt, es gibt dann auch direkten Kontakt mit der Leiche. Direkten Kontakt, ja. Das gehört dazu. Ja, und dann bin ich die erste Überführung mitgefahren, halt mit einem Bestatter aus dem Institut. Also du hast dann zugeschlagen, hast gesagt, ich möchte den Job machen. Ja. Und die haben gesagt, okay. Ja, und dann war eben halt, und uns war es freigestellt worden, ob wir nur tragen oder auch Überführungen mitfahren, ne? Auch ich denke, versuchen kannst du es ja mal, ne? Bevor du es erzählst, musste man besondere Voraussetzungen mitbringen? Muss man eine bestimmte Größe haben? Nein, man muss keine Alter. Bestimmte Größe. Also ich denke mal, jetzt für ein Fräulein von 40 Kilo ist das nichts. Verstehe. Na, also man muss schon anpacken können. Und wir haben gefragt, wenn wir Sarg tragen, dann wurde gesagt, was denn pro Person auf einen zukommt, eine volle Aldi-Tüte. Na gut, ist ja zu schaffen. So, jetzt wolltest du erzählen von der ersten Überführung. Ja, und dann wurde ich angerufen, bin dann rübergefahren zum Institut. Dann sind wir zum Krankenhaus gefahren, halt in die, ich sag mal, ins Kühlhaus. Hatten einen Sarg mitgenommen und gut, hingefahren. Dann war es dann doch so ein bisschen, Bisschen gruselig. Das heißt, ihr seid mit dem Sarg dann in das Kühlhaus gegangen? Ja, wir fahren, der steht auf einem Scherenwagen, der Sarg. Den fahren wir dann ins Kühlhaus, dann wird der Deckel abgenommen. Ja. Der Verstorbene wird dann, ist immer jemand, eine Krankenschwester, eine Pflegerin, die werden freigegeben, dass wir den mitnehmen dürfen. Dann müsst ihr, die ihr vom Bestattungsinstitut kommt, die den Leichnam von... in den Sarg reinlegen und von dieser Tragebare oder wo das da drauf liegt, runternehmen. Ja, ganz genau. Mhm. Und dann ist es halt unterschiedlich, je nachdem, was die Verstorbenen wünschen. Also meist, es ist oft, dass sie halt nur ein, das wusste ich auch nicht, man hat ja immer Totenhemd gesagt, oder die kriegen ein Leichenhemd an, das ist halt ein Talar, den sie anbekommen. Mhm. Den bekommen sie dann an, dann wird der Deckel geschlossen, zugeschraubt und geht dann mit ins Institut, ins Kühlhaus. Hast du bei der ersten Leiche, die du betreut hast, ja, hast du der Person ins Gesicht geschaut? Ja. Was für ein Gefühl war das? Es hat mich gewundert, das vergesse ich nie, die hat gelächelt. Mhm, das war eine Frau. Es war ein Mann gewesen. Ein Mann. Er hat gelächelt. Und war das ein älterer Mann? Der Ältere war so Mitte 70 war er gewesen. Mhm, sehr groß. Achso, und das war noch das, ja, ich sag mal Verrückte. Es war ein sehr großer und stabiler Mann. Und es ist ja so, wenn du einsagst, ja, die wiegen ja das Doppelte. Die wiegen das Doppelte? Ja, weil die ja sich nicht mehr bewegen. Genau wie ein Mensch, der in Narkose ist. Also, den kannst du ja viel schlechter, wie ich früher im Krankenhaus gearbeitet habe, ins Bett tragen, als wenn jemand, der sich bewegt, der mithelfen kann. Gut, aber de facto wiegt ja nicht das Doppelte. Nein. Man hat das Gefühl so. Man hat das Gefühl, das Doppelte. Ne? Und ich habe ihn mir auch angeschaut und er lächelte. Und da habe ich so, für mich, da habe ich einfach gedacht, oh, er hat viel hinter sich und er ist zufrieden. Mhm. Also ja, das war eigentlich ein gutes Gefühl, was ein du da hattest. Ein gutes Gefühl sogar. Jetzt machst du das wie viele Jahre schon? Ich habe das dieses Jahr im März angefangen. Ach so. Und die Dame, die sich mit vorgestellt, wir waren ja zu dritt, die dritte Dame konnte das nicht, weil wir mussten an einer Beisetzung teilnehmen, wie das vonstatten geht. Mhm. Und danach konnten wir uns entscheiden. Und diese Dame fing aber schon bei der Trauerfeier an, fürchterlich zu weinen. Obwohl sie gar nicht die Person kannte. Ganz genau. Und dann ist man kein Typ für so einen Job. Es ist entweder kannst du das oder du kannst das nicht. Es gibt kein Mittelding. Ich versuche vielleicht. Mhm. Aber du kannst es. Ich kann es. Du kannst es. Und meine Kollegin auch. Das heißt, du machst hier die ganze Palette. Du machst Überführung, du machst Einsagen, Anziehen, Einkleiden und Sarg tragen. Sarg tragen und die Urnen tragen. Wie ist das denn für dich, wenn du Sarg trägst? Dann bist du ja auch konfrontiert mit den Angehörigen. Die gehen dahinterher oder stehen dann am Grab. Ja. Wie ist das für dich? Dann immer festgestellt, du schaltest den Kopf aus. Also wenn du sehr viel Traurigkeit und Trauer und Weinen mitbekommst, das berührt dich gar nicht so sehr? Nein, und da war ich, Domian, ganz erstaunt über mich selber. Das prallt wirklich ab. Du kriegst das mit, mhm, ja, ich sehe das, ich höre das auch. Mhm. Und aber ganz schlimm ist natürlich, bevor der Sarg in die Erde gesenkt wird. Der steht ja noch einen Moment auf dem Grab. Mhm. Und wir beiden Frauen eben vom Gewicht her tragen immer die Mitte. Mhm. Wir ziehen dann die Vordermänner und die Hintermänner, die heben den Sarg an, wir ziehen die Stelen und wir nehmen dann auch unsere Kordel und lassen den Sarg langsam in die Erde runter. Was ja in der Regel auch für Angehörige der schlimmste Moment ist. Ganz genau. Ja. Und du registrierst das gar nicht. Kannst du direkt nach seiner Beerdigung locker einkaufen gehen oder kann was? Ich. Kannst du? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Du nimmst auch nichts mit nach Hause. Ich nehme gar nichts mit nach Hause. Hast du schon mal ein Kind beerdigt? Nein, noch nicht. Wie wird das sein? Ich denke mal, vielleicht irgendwann kann das auch passieren. Ich denke mal, das wird schlimm sein für mich. Wie ist das bei dem, ich stelle mir auch sehr schwierig vor, wenn man so einen Leichnam zurecht macht, wenn man ihn ankleidet. Viele Menschen sind ja schwer krank oder es gab einen Unfall, sie sind vielleicht entstellt. Wie empfindest du das aufgrund deiner bisherigen Erfahrung? Auch da ist es prallt an einem ab. Mhm. Hört sich jetzt vielleicht hart an. Nee, das ist professionell wahrscheinlich. Wenn du das alles an dich herankommen lassen würdest, würdest du weinen und könntest gar nicht deinen Job machen. Nein. Und ich sage aber auch, wenn es jetzt jemand aus der Familie wäre, den könnte ich nicht tragen. Mhm. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Das könnte ich nicht. Ist ganz komisch, ne? Also könntest du jemanden aus der Familie, du hast ja gerade von dem Todesfall erzählt, kannst du jemanden einkleiden, jemanden nah? Also ich kann dazu sagen, wie meine Mutter letztes Jahr verstorben ist, sie ist im Hospiz verstorben. Und da war es so, da war es mein Wunsch, dass, und das Hospiz legte auch einen großen Wert darauf, dass ich sie fertig mache. Und ich habe meine Mutter komplett mit der dazugehörigen Krankenschwester gewaschen, gecremt, geölt. Ich habe sie eingekleidet, hatte da am Anfang eine ganz große Hemmschwelle. Warum? Ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich habe mich nicht getraut, sie anzufassen. War das so die vielleicht die Angst oder die, ja, die Angst vor dem toten Körper? Ja, ich denke mal. Obwohl sie war frisch verstorben, sie war noch ganz warm gewesen. Ja, und ich hatte so eine Hemmschwelle gehabt, meine Mutter anzufassen. Und die Schwester fing dann an, sie zu waschen. Ne? Und dann habe ich gefragt, darf ich sie abtrocknen? Ja, mach, sagte, so wie du das möchtest. Ne? Und dann war so, ja, sowas gebrochen bei mir. Und es war unheimlich schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Nachhinein für dich sogar sehr gut war, dass du es gemacht hast. Ich habe eben so ein gutes Bild von meiner Mutter. Ich habe sie so eingekleidet, wie es ihr Wunsch war, also wie sie es schön gefunden hat. Sie war immer gern für bunt, bling, bling und Glitzer und Glimmer. Ich habe meine Mutter genauso fertig gemacht, wie sie gelebt hat. Sie hat sich bis ins hohe Alter immer geschminkt, mit Parfüm, mit Kette, mit Brille, ganz komplett. Und ich habe gesagt, wie sie fertig war, die sah so toll aus. Annelie, wenn du fremde Menschen fertig machst und auch den Leichnam anfasst und die Gesichter siehst und so weiter, denkst du dann auch an deinen eigenen Tod? Ich denke mittlerweile sehr oft über meinen eigenen Tod nach. Denn irgendwann, so hart das ist, irgendwann wirst auch du und ich, wir alle ja mal so in einer solchen Situation sein, dass andere Menschen uns irgendwie fertig machen. Ja, ich denke also mehr denn je darüber nach. Welches Gefühl hast du dabei, wenn du darüber nachdenkst? So verrückt sich das alles, es macht mir manchmal Angst. Warum? Und das weiß ich nicht. Es kommt eine gewisse Angst auf. Obwohl ich ja in Anführungsstrichen jetzt fast tagtäglich mit dem Tod zu tun habe. Das ist interessant, dass du Angst hast, wobei du tagtäglich zu tun hast. Eine Frage noch am Ende, Annelie. Was bekommt man für eine Beerdigung Sargtragen? Wir bekommen pro Tragen 20 Euro. Oh ja, ist und auch das nicht geht so ja schnell. Wir sind eine halbe Stunde vor der Beisetzung da, vor der Trauerfeier, weil wir auch Kränze reintragen müssen, Gestecke. Dann ist die Trauerfeier meistens eine halbe Stunde und dann kommt halt die Beisetzung. Das ist also das Schnellste. Ich sag mal, im Endeffekt sind wir ein Viertelstunde auf dem Friedhof. Okay, dann ist es aber nicht viel, wenn du da für 20 Euro nur bekommst. Nein, nein. Ist das nicht viel. Was bekommst du für einen Leichnam fertig machen? Auch 20 Euro. Auch 20 Euro. Ja. Das ist aber nicht so viel. Nee. Und ich glaube, die Bestatter sagen ganz schön ab, ne? Die Geschäftsleute. Man hat ja immer so die Vermutung. Ich weiß, aber ich sage noch, Domian, das Gute ist für mich, die Tätigkeit ist immer vormittags, ne? Kannst du grundsätzlich sagen, warum du das machst? Ich weiß es nicht. Manchmal weiß ich, ob ich bin, als wenn ich dazu berufen wäre, ne? Ja, ist das genau die Antwort? Es kann ja sein. Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast und uns ein wenig erzählt hast. Lieben Dank auch. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Die Annelie. Muss ich gerade an Annemie denken und an unsere Fußboys hier in Köln. Da hieß ja die Frau, oder heißt die Frau Annemie. Wenn sie uns zugucken sollte, schöne Grüße. Monika, 76. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Thomian. Hallo Monika, zum Thema Friedhof. Ja. Ich musste auch eine Geschichte erzählen, die ist eigentlich ein bisschen nicht so gut, aber es passt eben zu dem Thema Friedhof. Ja. Vor 19 Jahren ist mein Mann an Lungenkrebs verstorben und wir hatten eine sehr glückliche Ehe. Ich war sehr, sehr traurig, habe auch eine Spritze mir geben lassen und jedenfalls war eine große Beerdigung, waren über 100 Leute und wie man auf den Friedhof kommt, ist der Sarg nicht da. War alles wunderbar geschmückt, Kerzen und Blumen und die Leute alle versammelt, schon, wir sind ein bisschen eher gegangen, die Angehörigen. Ich wollte noch mal in Ruhe Abschied nehmen. Und Die Halle war leer. Die Halle war leer. Der Sarg stand nicht in der Halle. Und das Beerdigungsinstitut, die das organisiert haben? Ja, das war so ein bisschen komisch. Unser Pfarrer, der hatte Urlaub. Und da wäre ja alles gut gelaufen. Und ich hätte auch das Institut von unserem Ort hier genommen. Mhm. Aber der fremde Pfarrer, der war von Nachbarort, steht er weiter weg. Und der hat mir eben ein anderes Institut empfohlen, wo er immer alles... Ah, und da ist alles durcheinander geraten. Ja, ist alles durcheinander geraten. Und deshalb kannten die wahrscheinlich den Friedhof auch nicht. Ach, das sind zwei Ortschaften. Eins ist alt und eins ist neu. Und wir waren auf dem neuen, in einer neuen Ortschaft. Und das Sarg stand unten auf dem alten Friedhof. So, jetzt stelle ich mir die Situation vor. Große Trauergemeinde, sagst du. Viele Gäste. Ja. Du bist völlig, natürlich verständlicherweise, völlig fertig mit den Nerven. Dein Mann ist gestorben. Ihr kommt in die Trauerhalle rein. Du kommst in die Trauerhalle rein. Sarg ist nicht da. Ja. Was macht man denn dann? Ja, ich stand vollkommen neben mir. Ich wusste überhaupt nicht. Und meine Tochter und Schwiegersohn, die haben sich dann darum gekümmert. Die sind dann gerannt und haben das Institut angerufen, haben erst mal gefragt, wo der Sarg verblieben ist. Mhm. Und da war natürlich auch Aufregung. Und wurde denn der Sarg schnell dann noch dahin gefahren? Ja, haben sie dann, aber das dauerte dann doch eine Dreiviertelstunde. Na gut, das ging ja noch. Ja, das heißt, alle Gäste haben gewartet, alle Trauergäste? Ja, alle vor der Halle, natürlich. Mhm. Und es war alles ein bisschen nicht so gut. Das war nicht gut. Man kann natürlich über sowas auch Scherze machen, nach dem Motto, er wollte noch nicht gehen, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt, er wollte auch noch nicht gehen. Ja. Er war aus 59 und er wäre schon noch gerne da geblieben, ja. Als dann der Sarg kam, und der wurde dann ja in diese Trauerhalle wahrscheinlich reingefahren oder reingetragen. Ja, du saßt schon in der Trauerhalle. Ja, ja. Wie war das dann für dich, als du dann den Sarg gesehen hast? Naja, ich hatte eigentlich vor, oft nochmal alleine mit den Kindern nur in die Halle zu gehen, ehe die anderen reinkommen und mich nochmal verabschieden. Mhm. Ich hatte ihn nicht nochmal angesehen. Ich wollte so in Erinnerung behalten, wie ich ihn kannte. Mhm. Er war Lungenkrebs verstorben und dachte ich behalte ihn so in Erinnerung. Aber von dem Sarg wollte ich mich nochmal dolle verabschieden. Und das ging nur nicht mehr. Ja, das ging nicht mehr, weil alle dann halt da waren, alle Leute. Ja, und war vorbei, ja. Mhm. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass du das immer in Erinnerung hast, wenn du an die Beerdigung deines Mannes denkst. Ja. Ja, die Anfangszeit war es überhaupt schlimm. Da konnte ich, wenn ich so ein Beerdigung gegangen bin, ich musste immer daran denken und weinen. Mhm. Nicht nur, weil der Sarg nicht da war, aber weil ich eben noch Trauer in mir hatte. Nun heißt ja unser Thema Friedhöfe. Ja. Gehst du oder bist du in der, zum Beispiel auch in der ersten Zeit, oft auf den Friedhof gegangen, ans Grab deines Mannes? Ich muss da ehrlich sagen, das ist ganz komisch. Das Grab bringt mir nichts. Ich gehe jedes Mal noch hin. Ich bringe auch immer Blumen hin und so. Aber er ist in meinem Herzen und ich habe zu Hause das Bild stehen und da habe ich mehr. Also direkt das Grab kann ich nicht so. Mhm. Ja, das ist ganz komisch. Das haben aber viele Leute. Und da finde ich, daran auch nichts Schlimmes. Er ist bei mir in meinem Herzen und ich habe immer das Bild hier und Blümchen dran. Genau. Und bei jeder Feierlichkeit und so, wenn Geburtstag ist oder Todestag oder Weihnachten, kommen immer Blümchen dran. Und das heißt, jetzt nach den vielen Jahren, nach 19 Jahren, gehst du kaum mehr auf den Friedhof? Doch. Ach so. Ja. Man macht es so. Ja, das ist so. Ja, obwohl es ist, ne, wir sind weggezogen von dem Ort. Wir müssen dann immer mit Auto fahren, aber ich pflege schon das Grab. Hast du für dich eine Entscheidung getroffen, wie du beigesetzt werden möchtest? Ja, ich will da nehmen. Also ich habe die Grabstelle schon gekauft. Ich will Erdbestattung, keine Urne und möchte daneben liegen. Daneben. Warum möchtest du keine Urne? Ich bin kirchlich, ich bin christlich. Ja, das widerspricht sich ja nicht unbedingt. Nee, man kann sie auch verbrennen lassen. Aber meine Eltern sind auch erdbestattet. Und Ist eben noch so eine alte Tradition. Ja gut, das muss jeder für sich entscheiden, was ihm angenehmer ist. Und das eine ist genauso richtig wie das andere. Ja. Monika, dann danke ich dir, dass du uns das erzählt hast. Ich muss dir noch mal schnell sagen, ich bin ein großer Fan von dir. Seit 96, als wie mein Mann starb, da ich die Nacht immer geschaltet und habe ich dich mal drauf gehabt. Mhm. Und von da an gucke ich regelmäßig. Ist das wahr? Ich bin ein ganz großer Fan. Hab alle deine Bücher. Und ich war auch am Sonntag in Essen. Ah, du warst in Essen. Was für eine Ehre. Ich habe mir auch das Buch signieren lassen, nochmal von dir, das Neueste. Und ich bin die, erinnerst du dich vielleicht, wo ich gesagt habe, ich komme von Cottbus. Mensch, Monika, ich kann mich hundertprozentig an dich erinnern, weil ich das auch so rührend fand. Da steht eine ältere Frau vor mir und die sagt, ich komm extra auch aus Cottbus. Die anderen, viele kamen ja auch von... die kamen aus Cottbus. Und du hast dann eine Nacht in Essen geschlafen, ne? So was geplant und dann seid ihr zurückgefahren. Ja. Das ist ja schön. Dann, und war ein wunderschöner Abend. Ich war so... glücklich, war richtig happy. Das freut mich sehr. Das freut mich. Was für ein Zufall, dass wir beide jetzt miteinander sprechen können. Ja, und ich habe sogar ein Bild, wer du jetzt bist. Normalerweise kann ich mir das ja nicht vorstellen, wer auf der anderen Seite ist. Ja. Gut. So, liebe Monika, alles Liebe wünsche ich dir und alles Gute. Und dir auch. Dankeschön. Alles Liebe und Gute. Tschüss. Und wir haben hier noch ein ganzes Jahr. Ja, natürlich. Noch, nicht? Gut. Na klar. Also dann. Tschüss. Und auch liebe Grüße an dein Team. Richtig gerne aus, auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht heißt Friedhof und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr schon auf einem Friedhof erlebt habt, was ihr erinnert, wenn ihr an Friedhof denkt. Vielleicht denkt ihr an eine bestimmte Trauerfeier, an eine besondere Beerdigung, an ein spezielles Grab. Vielleicht habt ihr auch etwas Unheimliches mal auf einem Friedhof erlebt oder vielleicht arbeitet ihr am Friedhof. Wie auch immer. Oder mailt uns auch unter domian@wdr.de. Hier ist Andreas. Der Andreas ist 59. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Guten Morgen, Andreas. Warum hast du zum Thema Friedhof angerufen? Ich habe deshalb angerufen, weil es gibt ja nun immer wieder auch interessante Entwicklungen im Friedhofswesen insgesamt und neue Facetten. Der Friedhof wird ja immer bunter, er wird immer vielfältiger. Und ich selbst bin Friedhofsberater, komme also auch hier und da mal auf Friedhöfe und möchte gern aufmerksam machen auf ein Projekt. Darf ich noch kurz fragen, Friedhofsberater? Ja. Wie wird man Friedhofsberater? In welchem Auftrag arbeitest du? Im Auftrag der Friedhofsträger jeweils. Das sind ja entweder die Kommunen oder es sind kirchliche Friedhofsträger. Und da bist du ernannt worden zum Friedhofsberater? selbst ernannt könnte man sagen. Nein, ich bin Landschaftsplaner eigentlich. Ich habe mal Landschaftsplanung studiert, ursprünglich mal Gärtner gelernt. Ja. Reingewachsen, weil ich selbst an einem Friedhof aufgewachsen bin und mein Vater schon affin war auf der Strecke, war Friedhofs Amtsleiter in Bremen und so ist das familiär ein bisschen bedingt, aber ich finde es eben auch ein fast ganz faszinierendes Thema und wir haben es ja auch schon in den vorhergehenden Gesprächen gehört, wie Leute eigentlich mit dem Friedhof auch, wie viel sie damit anfangen können. Mhm. Das finde ich immer wieder ganz faszinierend zu beobachten, wenn ich mit den Leuten spreche. Was liegt dir als Friedhofsberater besonders am Herzen in Sachen Friedhof? Ja, mir liegt eigentlich am Herzen, es geht den Friedhöfen finanziell derzeit recht schlecht, muss man sagen. Und mir liegt am Herzen, dass sich das wieder ändert. Wir haben eine doch deutlich vernehmbare Veränderung im Bestattungswesen in Deutschland. Ja, ja. Es ist auch schon angeklungen, was ist mit den Urnen, was ist mit der Entwicklung der Erdbestattung, warum gibt es das nicht mehr so? Das hat natürlich Folgen auf Friedhöfen. Es gibt ja auch gar nicht mehr so diesen ganz festen Friedhofszwang, wie es ihn früher mal gegeben hat. Richtig. Es gibt ihn zwar irgendwie noch, aber viele Leute umgehen das ja schon. Ja, ja. Indem sie sich die Urne aushändigen lassen. Ja. Mit nach Hause nehmen oder irgendwo anders beisetzen, wo wie auch immer. Ja. Kurze Zwischenfrage dazu. Wie findest du das, wenn jemand sagt, nein, ich will meinen Angehörigen die Urne nicht auf dem Friedhof bestattet haben, ich nehme die Urne mit nach Hause in meinen Vorgarten? Klingt erstmal vielleicht ganz verlockend so als Idee. Auf der anderen Seite muss man da ganz verschiedene Dinge auch nochmal unterscheiden. Also ein Friedhof ist ja ein öffentlicher Ort. Ja. Und es ist eigentlich ganz wichtig, dass alle, die eine Verbindung hatten zu dem Verstorbenen, auch die Möglichkeit haben, an ihn zu denken und ihn auch aufzusuchen. Gut, das aber wenn ist natürlich eine Familie... ausgeschlossen, wenn ich die Urne mit nach Hause nehme. In der Praxis hat es auch Streitereien da schon dann gegeben, weil da möchte vielleicht der andere sie auch mal zu Hause haben und dann gab es noch jemanden und dann muss die auf Wanderschaft gehen und also... Ja gut, aber was könnte ja der Verstorbene könnte ja selbst bestimmen, ich möchte im Garten meines Sohnes beigesetzt werden. Ja. Dann wäre es doch auch gut. Jein. Als Friedhofsmann darfst du das nicht gut finden, ist mir schon klar. Ich find's schon gut. Ja, okay, ich akzeptiere das erstmal so. Ich möchte dazu jetzt auch gar nicht so ganz viel sagen, aber wir haben da... Oder André, das ist noch eine Idee. Ja. Darüber wird ja hier in Nordrhein-Westfalen diskutiert. Was ich ja ganz toll fände, wenn das endlich erlaubt würde, wir sind ja alle hier, gerade wir im Rheinland, sind ja dem Rhein verbunden. Ja. Und wenn man die Asche in den Rhein schütten könnte, das wäre doch grandios. Findest du? Ja, natürlich. Ja, weißt du, wie viele Rheinländer das machen würden? Ja, ich finde, das ist eigentlich irgendwo eine erschreckende Vorstellung. Warum? Weil ich muss sagen, also nun mal ganz abgesehen davon, dass Friedhöfe vielleicht auch eine trauerkulturelle Bedeutung haben. Friedhöfe, wenn es die also nicht mehr gäbe, müsste man sie ja geradezu erfinden. Ich glaube, es wird sie immer geben, ja. Aber es sollte halt liberaler sein, dass jeder das für sich entscheiden kann. Ja. Okay, aber du bist ein bisschen anderer Meinung. Ja, ich bin da anderer Meinung, ja. Wie siehst du das denn? Wir haben ja nun in Deutschland auch viele muslimische Menschen. Ja. Wenn ich über Kölner Friedhöfe gehe, sehe ich zumindest für mich nicht erkennbar muslimische Gräber. Richtig. Ja. Das stimmt, ne? Es gibt keine. Es gibt islamische Gräberfelder in NRW, glaube ich, etwa um die 100 in vielen, vielen Kommunen. Aber sie sind tatsächlich nicht sehr gut wahrnehmbar. Sie sind oft weit hinten auf dem Friedhof, auf diesen sogenannten Überhangflächen, so nennen wir ja diesen zunehmenden Anteil von Flächen auf dem Friedhof, die gar nicht mehr eigentlich für Beisetzungen benötigt werden aufgrund dieses Bestattungswandels. Und ich gebe dir sofort recht, also an der Stelle muss etwas passieren. Mhm. Der Friedhof muss bunter werden, er muss multikultureller werden, er muss im Grunde unsere Gesellschaft widerspiegeln. Deiner Erfahrung nach, wollen denn mehrheitlich oder immer mehr Muslime auch in Deutschland beerdigt werden oder möchten die Leute nach wie vor gerne in ihre Heimat überführt werden? Also das ist, glaube ich, eine Generationsfrage. Die erste Generation der zu uns gekommenen haben natürlich eine große Verbindung noch zur alten Heimat. Mhm. Und da gibt es so eine, ich sag mal, Sterbeversicherung, so eine Überführungsversicherung von der DİTİB, also von einer der führenden türkischen Organisationen, denen man beitritt. Und dann wird also garantiert, dass man im Fall des Ablebens dann auch mit dem Flugzeug dann auch wieder in den Heimatort überführt wird. Das ist, glaube ich, wohl ganz gut organisiert mittlerweile. Das war früher schwierig, weil so die Kilometer zwischen Flughafen und Dorf oder Kleinstadt war oft ein Problem. Das ist wohl mittlerweile gelöst. Aber man muss doch sagen, die Familien sind doch eigentlich, erstens sind sie natürlich ohnehin zerrissen. Die sind zerrissen. Da gibt es immer den türkischen und den deutschen Teil. Ja, und die jüngere Generation sieht das wahrscheinlich schon ganz anders. Ganz genau. Plädierst du denn dafür, dass das muslimische Gräber integriert werden auf christliche Friedhöfe oder westliche Friedhöfe? Nein. Oder willst du extra Friedhöfe anlegen? Ja, es sollten eigene Gräberfelder sein, weil die islamische Kulturtradition sich doch sehr stark unterscheidet von der christlichen. Es ist sehr viel dort festgelegt, wie also eine Beisetzung ablaufen muss. Wir haben ja da den Verzicht auf den Sarg. Von daher ist das eine andere Form der Beisetzung. Wir haben die Ausrichtung gen Mekka, also von daher muss ein Grab auch ganz anders möglicherweise ausgerichtet sein. Und der Leichnam wird in ein Tuch gelegt. Ganz genau, ja. Und von daher haben wir jüdische Friedhöfe, wir haben sogenannten christlichen oder unsere Kulturtradition entsprechenden Friedhöfe und es muss eigentlich auch islamische Friedhöfe geben in Deutschland. Übrigens, Andreas, du wirst mir das beantworten können. Ich weiß es nicht. Ich finde das durchaus sympathisch, die Vorstellung, dass ein Leichnam nur in einem Tuch liegt. Warum müssen wir so viel Holz verschwenden für Särge? Ja. Warum gibt es einen Sargzwang? Das sind Traditionen, die haben sich entwickelt. Es war früher nur für die reichen Leute der Sarg, Mitte des 19. Jahrhunderts war bei uns auch der Sarg nicht Tradition. Er ist dann erst sozusagen eingeführt worden. Mhm. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also man muss heute ja auch über so Umweltfragen sprechen. Und in dem Zusammenhang kann man natürlich durchaus die Frage stellen, warum denn ein Sarg? Mhm. Genauso wie man die Frage stellen muss, warum denn ein Äschern? Das ist ja auch klimarelevant, einen Körper in Asche zu verwandeln. Ach so, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Du sagst, das Verbrennen ist letztendlich klimaschädlich. Ja, also zum Einäschern wird ja Energie benötigt. Es wird ja nicht Energie freigesetzt, sondern es wird Energie benötigt. Das ist ungefähr so viel, wie du für eine durchschnittliche Wohnung in einem Monat an Heizöl benötigst, um es jetzt im Winter warm zu bekommen. Eine ganze Menge. Nun hat das natürlich vor allen Dingen in fernöstlichen Ländern auch eine alte Tradition, dass die Leichname verbrannt werden. Ja, die werden tatsächlich ja verbrannt. Im Hinduismus kennen wir das. Zum Beispiel, ja. Wir haben ja, in Deutschland sind das keine Verbrennungen, sondern es sind sogenannte Einäscherungen. Es wird dort eine Hitze von etwa 800, 850 Grad erzeugt, um eben diese Einäscherung aus eigener Flamme, wie es ja ethisch vorgegeben ist, aus eigener Flamme zu gewährleisten. Mhm. Und entsprechend wird eben da so viel Energie benötigt. Du hast gerade gesagt, die Friedhöfe müssen bunter werden. Ja. Was genau meinst du damit? Also unsere Gesellschaft ist bunt. Es gibt so viele unterschiedliche Facetten in unserer Gesellschaft. Ich weiß von Friedhöfen, wo es mittlerweile Gemeinschaftsgrabanlagen für HIV-Verstorbene gibt. Es gibt Gemeinschaftsgrabanlagen für Nonnen in einigen dort, wo Klöster sind. Es gibt ja so vieles eigentlich, was man auf Friedhöfen auch gerne dann sehen möchte. Na gut, aber von Klöstern, so Gemeinschaftsgrabanlagen von Nonnen und Mönchen, das gibt's ja auf allen alten Friedhöfen. Ja, richtig. Ja. Ja, und die sehen sehr schlicht, sehr einheitlich aus und das ist ein sehr, ich sag mal, ein sehr befriedigendes Bild zu sehen, wie alle dann auf dem Friedhof gleich sind. Stimmt das eigentlich, ich meine das mal gelesen zu haben, dass man auf westlichen oder christlichen oder westlichen Friedhöfen, die Friedhöfe sind ja nicht mehr rein christlich definiert, oder? Ja, ja? Ist richtig, ja. Dass man keine buddhistischen Symbole auf die Gräber stellen darf, stimmt das? Also es gibt hier in Hamburg es gibt hier buddhistische Friedhofsteile, es hängt möglicherweise mit Räucherstäbchen zusammen oder ähnlichen Dingen, wo man sagt, es mag sich nicht so vielleicht vertragen oder man ist befremdet, wenn man dann solche Rituale dort sieht. Das kann wohl der Hintergrund sein. Ansonsten wüsste ich jetzt kein Ausschlusskriterium, warum nicht ein buddhistisches Grab integrierbar ist. Das sind ganz bunte Gräber auch. Was hältst du davon, von der Idee, auf großen Friedhöfen, in der Mitte oder wo es passend ist, kleine Cafés einzurichten? Super Sache. Finde ich auch. Ja. Finde ich ganz toll. Denn, also das muss gar nicht kommerziell sein. Richtig. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Also der Friedhof ist ja ein Kommunikationsort. Mhm. Das ist ja nicht eine Deponierung von Leichen, die dort stattfindet, sondern es geht ja um die Lebenden und um die Hinterbliebenen, die dort sich auch treffen. Also wie viele Ehen sind schon gestiftet worden? Absolut. Aber du bist der Friedhofsfachmann. Darf man das? Das ist ja ein Gaststättengewerbe oder wie man das nennt. Ja. Darf man einen Café betreiben auf einem Friedhof? Ja, es gibt diese Fälle ja schon. Also das ist durchaus nichts Neues. Also wir haben in Berlin, das ist ja immer oft so der Vorreiter, weil Berlin auch so friedhofskulturelle Hauptstadt Deutschland, nicht nur sonstige Hauptstadt, sondern auch friedhofskulturelle Hauptstadt ist mit über 200 Friedhöfen, was kaum jemand weiß. Und dort wird vieles Neues ausprobiert. Und ich weiß von mindestens zwei Friedhöfen, auf denen tatsächlich ein Café eingerichtet wurde. Mhm. Ich sag mal als Beispiel den alten St. Matthäus-Friedhof in Schöneberg, der also sicher eine Reise wert ist, also mal, wenn man mal in Berlin ist. Und da kann man lecker Kuchen essen. Da kann man lecker Kuchen essen, Kaffee trinken und man kann Schwätzchen halten, es finden sich Leute, es findet Kommunikation statt, so wie wir es ja heute Morgen hier auch im bei deiner Sendung sehen, wie spannend das Thema ist und wie vieles man sich dort auch erzählen kann. Andreas, Schlussfrage, wie möchtest du beigesetzt werden? Als Erdbestattung. Als Erdbestattung, klare Sache. Ja, ganz klar, aus Umweltgründen. Sehr gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und wir haben 1.34 Uhr und das Thema ist heute Nacht Friedhof oder Friedhöfe. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Horst 68. Guten Morgen, Horst. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, Horst, hallo. Erstmal eine ganz komische Frage. Warum reden dich so viele Leute mit deinem Nachnamen an? Ach, weißt du, das hat sich im Laufe der Zeit in dieser Sendung ergeben, weil dieser Nachname so ähnlich wie ein Vorname klingt. Aber ich bin das schon gewöhnt seit Schulzeiten. Es gab immer einen Teil meiner Freunde, die haben mich Domian genannt. Das liegt aber auch wirklich daran, es gibt Demian und Damian als Vorname. Und ja, dann hat sich das hier vor allen Dingen auch dann durch die Sendung so im Großen und Ganzen eingesetzt. Ich habe heute immer noch im Freundeskreis so ein paar, die sagen, die mich ewig kennen, sagen Domian und die anderen sagen Jürgen. Also du kannst das machen, wie du es möchtest. Ja, also mir ist das seit langem aufgefallen und natürlich auch wichtig, dass ich dich auch, weil du ja nun alle Leute duzt, mit dem Vornamen anschaue. Sehr gut. Das ist völlig in Ordnung, Horst. So, zum Thema Friedhof. Ja, Thema Friedhof. Ich habe eigentlich keine mystische oder Lust oder schwierige Sache zu erzählen, sondern eher etwas. Ich bin kein großartiger Friedhofsläufer, sagen wir mal so. Mhm. Aber mein Vater ist 2001 gestorben und ich habe im Stillen mir vorgenommen, ihn jedes Jahr zumindest einmal zu seinem Geburtstag zu besuchen. Das ist am 3. Dezember, also jetzt im guten Monat. Ja. Und das machen wir nicht, das mache ich nicht nur alleine, sondern mit meinen beiden Töchtern. Mhm. Wir setzen uns dann also mit Campingstuhl, Glühwein entsprechend der Jahreszeit und auch einem kleinen Schnaps vor sein Grab. Ja. Ich habe also zu seinen Lebzeiten immer gerne einen Schnaps mit ihm getrunken. Mhm. Und deswegen kriegt er dann also immer einen Vögelchen Schnaps auf seinen Grabstein geschüttet. Das finde ich aber nett. Ja. Das finde ich nett. Ja. Das heißt, ihr zwitschert euch dann einen da und plaudert auch über den Papa oder über den Opa. Ja, natürlich. Ja. Klar. War das von Anfang an so? War von Anfang an so. Klappt natürlich nicht jedes Jahr, weil auch hin und wieder mal die Wetterverhältnisse nicht zulassen, dass man alles so macht. Und wie lange sitzt ihr denn dann da? Bitte? Wie lange sitzt ihr dann da? Ja, also kommt drauf an, wie gesagt, wie die Wetterverhältnisse sind. Manchmal eine halbe Stunde, auch mal eine Stunde. Mhm. Dann muss aber gut sein. Meistens, wenn das Wetter zulässt, sitzen wir natürlich auch in Decken eingehüllt. Auch manchmal mit Regenschirm. Ist also auch schon vorgekommen. Nehmt ihr euch dann auch irgendwas zu essen mit? Nein, das nicht. Das, wie gesagt, eine Thermoflasche Glühwein. Mhm. Und ein Schnäpschen dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Friedhofsgänger, der da zufällig spazieren geht, dann doch irritiert guckt, oder? Ja, genau, da wollte ich gerade drauf zukommen. Es ist vor 2 Jahren passiert, da war ich allerdings alleine da. Da kam dann tatsächlich ein Nachbar, der gegenüber vom Friedhof wohnte und hat sich sehr gewundert, dass da eine Taschenlampe leuchtete und so weiter und so weiter. Ja, und dann hat er mich angesprochen, war mir im Moment natürlich sehr peinlich, aber ich habe ihm dann erklärt, warum wir das machen oder warum ich das mache und habe ihm auch gesagt, dass er sich nicht wundern soll, dass das nächstes Jahr wieder passiert. Du sagst Taschenlampe, das heißt, ihr bei Tageslicht geht ihr nicht dorthin? Nee, das meistens in der Nacht, also kurz vor Mitternacht. Ach so, dann hat das ja noch eine ganz besondere Bedeutung. Ich sehe euch da bei Tageslicht immer sitzen. Nee, bei Tageslicht ist das noch nie passiert. Aber ihr geht abends auf den Friedhof. Also in Köln zum Beispiel sind die Friedhöfe abends abgeschlossen. Da kommt man gar nicht drauf. Nein, also hier bei uns ist der Friedhof ständig offen. Dann geht ihr allein in tiefer Nacht, in tiefschwarzer Dezembernacht dann auf den Friedhof und trinkt Glühwein. Das finde ich schon sehr abgefahren. Das finde ich sehr abgefahren. Was glaubst du, was der Papa dazu sagen würde? Ja, der wäre begeistert. war das ein fröhlicher Typ? Ja, der war immer ein fröhlicher Typ. Ja. Als er noch gelebt hat und wir zu anderen Verwandten auf den Friedhof gegangen sind, und ich ihm irgendwann mal gesagt habe, er muss also sich nicht wundern, wenn ich nicht ständig bei ihm bin. Da war er sehr betrübt drüber. Mhm. Und ich habe ihm auch gesagt, also das kannst du mir nicht antun, dass, dass ich also ständig dein Grab pflege oder was auch. Ja, dann sagt er, weiß ich ja, was mich erwartet. Und das war eigentlich der Auslöser dafür, dass ich mir vorgenommen habe, ihn zumindest zu seinem Geburtstag zu besuchen. Im letzten Jahr wäre er 100 geworden. Oh. Ja. Da steckt also heute noch ein Fähnchen drüber auf seinem Grab mit der 100 und mit einem herzlichen Glückwunsch. Ich war gestern noch da und hab nochmal nachgeschaut, ob es noch drauf ist. Es ist noch da. Aber wie kam die Idee zustande, dass ihr in der Nacht dorthin geht und nicht entspannt am Nachmittag? Das liegt einfach daran, weil meine beiden Töchter auch noch nun logischerweise berufstätig sind. Und am Tag also wenig Zeit dazu. Ach so, so pragmatische Gründe. Genau. Zusätzlich aber auch noch, wir sind alle Camper und haben immer gerne abends zusammen am Feuer gesessen. Ah. So auch jetzt im übertragenen Sinne sind wir auch am Grab. Kam es dir schon mal ein bisschen unheimlich vor, nachts auf dem dunklen Friedhof? Nein, noch nie. Noch nie. Viele Leute finden das ja gruselig. Nee, also ich finde das also ganz in Ordnung. Vor allen Dingen, sag mal, wenn es mal nicht so geklappt hat, vergangenes Jahr war ich leider Gottes alleine da. Allerdings habe ich dann nur 10 Minuten vor seinem Grab verbracht. Ich spreche ihn auch immer an. Mhm. Glaubst du, dass er da? Glaubst du, dass er da Papa, wie ist? Wie geht's dir? Glaubst du, dass er dann irgendwie da ist? Ich weiß es nicht. Also ich möchte es jetzt nicht vertiefen. Ich bin also zwar katholisch, aber nicht so gläubig, dass ich sage, er hört mich jetzt oder was. Es ist für mich einfach eine Befriedigung zu sagen, ich rede mit ihm. Ja, wie auch immer. Und es ist ein schönes Ritual, finde ich ganz toll. Finde ich auch schon sympathisch. Und ich wünsche euch dann einen schönen Abend jetzt am 3. Dezember. Ja, ich hoffe, dass es wieder klappt, dass wir so direkt da sind. Am Grab von Papa und gießt ordentlich einen Schuss Schnäpschen auf den Grabstein drauf. Ja, das in jedem Fall. Lieber Horst, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Jürgen, darf ich doch um ein Autogramm von dir bitten? Sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift zurück. Ich bin zwar nicht derjenige, der dich jeden Abend hört, aber seit vielen, vielen Jahren immer wieder mal. Mhm. Und vor 11 Jahren habe ich schon mal versucht, dich anzurufen wegen eines anderen Themas. Aber es hat dann leider nicht geklappt. Dafür hatten wir uns heute. Umso schöner. Ja, vielleicht also, klappt's nochmal, dann rede ich mal über die Zeit vor 11 Jahren. Okay, dann legst du jetzt aber erstmal auf wegen deiner Anschrift und wir rufen dich zurück. Alles klar. Tschüss, Horst. Ciao. Tschüss. Schöne Sendung noch und noch ein schönes Jahr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Thema Friedhöfe heute Nacht. Und heute rufen ganz junge Leute nicht an. Liegt ja vielleicht auch nahe, dass so ganz junge Leute sich dann nicht so mit beschäftigen. Obwohl, man weiß es nicht. Auch als ganz junger Mensch ist man ja konfrontiert mit einem Friedhof, wenn eben die Oma stirbt, der Opa oder traurigerweise vielleicht auch schon mal ein Elternteil früh verstirbt. Hier ist Waltraud. Waltraud ist 57. Guten Morgen, Waltraud. Guten Morgen, Domian. Hallo, Waltraud. Zum Thema Friedhöfe. Was möchtest du erzählen? Was möchte ich erzählen? Ich habe einer älteren Dame quasi davor gerettet, dass sie den nächsten Tag lebendig begraben wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn da passiert? Ja, also es kommt dadurch, meine Mutter ist Reinigungskraft gewesen auf dem Friedhof in der Kapelle. Mhm. Und sie hat uns Kinder immer mitgenommen, weil aufpassen war nicht. Wir hatten keine Aufpasser zu Hause. Ach, da warst du früh vertraut mit Friedhöfen? Mit Tod, mit Friedhöfen, mit Särgen, mit Uhren, allem. Mhm. Und als Kind ist man sehr neugierig und als knapp 8-jähriger Steppke hat man dann auch schon mal, ich habe dann an die Särge geklopft. Meine Mutter immer geschimpft, ist totenstill, man stört ja die Totenruhe und so. Ja. Aber in dem Alter denkt man da nicht drüber nach. Mhm. So, und dann klopfte ich mal und halt, das klopfte zurück. Nein. Das gibt's nicht. Das ist ja wahr. Wie alt warst du da? Knapp acht Jahre. Du warst du allein in der Halle? Mit meiner Mutter. Die Mutter war am Putzen. Ja. So, da klopfst du an den Sarg? Kommt eine Antwort. Klopf zurück. Hat deine Mutter das auch gehört? Nee. Und du? Die dachte, Sie kommen hinterher und sagt sie, ich komme gleich hinterher, sagt sie, wenn du mich jetzt weiter verärgerst hier. Ich habe zu tun. Die wollten mir nicht glauben. Hast du denn im ersten Moment große Angst gehabt? Nein, gar nicht. Nee, du warst neugierig. Ich war neugierig. Was klopft denn da? Wieso klopft das da zurück? Das kann ja gar nicht sein. Die sind doch eigentlich tot. Das ist ja verrückt. Erzähl weiter. Naja, gut. Und dann habe ich eben, weil meine Mutter mir also quasi doch einen Hintern voll angedroht hat, habe ich dann gesagt, als Kind, dann gucke ich mal, ob ich auf dem Friedhof einen Mitarbeiter finde, weil die kannten uns ja alle. Mhm. Und ich habe dann auch einen gefunden und das war der Leiter von dem Friedhof. Und der sagte, aber wenn das nicht stimmt, sagt er, dann kannst du was erleben, sagt er. Kriegst du mir einen Jack voll. Mhm. Naja, und daraufhin kam er mit, klopfte und kriegte aber auch eine Antwort. Und dann hat er zusammen mit meiner Mutter und mir, den sah ich dann praktisch aufgemacht. Und die Frau, die atmete durch und strahlte uns an und sagte, Gott sei Dank, aber wie komme ich denn bloß hier rein? Das gibt's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn, also, ist das ja. Wie alt waren die Frau ungefähr? 65. Und die hat die Augen aufgehabt, als sie... Die hat die Augen aufgeschlagen in dem Moment, wo es hell wurde und wie komme ich hier rein? Was mache ich denn hier? Hat die das kapiert, dass sie in einem Sarg liegt? Als wir ihr das sagten und sie guckte sich um, ja, dann schon. Na, dann haben wir erstmal rausgeholfen, Notarzt natürlich und so weiter. Achso, die konnte sogar, die war so fit, dass sie aus dem Sarg raussteigen konnte. Mit Hilfe, aber immerhin. Ja, und war eine kleine handliche Person, das ging. Und dann kam der Notarzt und dann, weißt du noch was? Der hat dann halt untersucht und dann ist sie aus Vorsorge nochmal ins Krankenhaus gekommen, natürlich. Ne? Weil sie hatte praktischen Herzversagen gehabt, eigentlich. Mhm. Aber das war nur ein Herzstillstand und sie hat dann weitergeatmet durch diese Erschütterung wahrscheinlich, weil ich da so immer fürchterlich gegengeklopft habe. Es ist ja unglaublich. Hast du mit der Frau nochmal Kontakt gehabt oder deine Mutter hinterher? Also wir haben sie noch ein paar Jahre gesehen und also 5-6 Jahre hat sie dann wirklich noch gelebt und ist dann natürlich wirklich Tatsache an einem Herzinfarkt verstorben. Aber hat denn dir diese Frau dir zumindest eine ordentliche Tafel Schokolade geschenkt oder irgendwas? Oh, ich habe ein nagelneues Fahrrad mit allen drum und dran bekommen, weil mein altes kaputt war und sie hat mich damit belohnt. Und das war wahrscheinlich für dich eine große Freude damals. Oh, das war riesig. Also ich bin der Frau um den Hals gefallen und aber ich glaube, die Frau ist dir noch viel mehr um den Hals gefallen. Ich bin so dankbar. Ja, natürlich. Also war unwahrscheinlich, weil wir mit Friedhöfen in dem Sinne keine Angst haben. Das ist ja wirklich der Horror schlechthin, glaube ich, für alle Menschen. Die Vorstellung, man liegt im Sarg, man wird für tot befunden und wacht irgendwann im Sarg auf. Oder man wacht im Sarg auf, wenn man schon in der Erde ist und hört das Drauffallen der Erde. Da habe ich die Frau ja vor bewahrt. Mein Gott. Die war mir so dankbar, das gab es gar nicht. Also, und ich habe gedacht, im ersten Moment habe ich gedacht, na, also jetzt geht's mit dir durch. Du spinnst, da kann doch keiner zurückklopfen. Genau, ist ein Gespinst. Ja, genau, ja. Aber nein, die war wirklich nicht. Das war so ein Herzstillstand, der praktisch dann nachher weitergeschlagen hat. Aber nachdem du das erlebt hast, da bist du ja sicher weiterhin noch, wenn deine Mama geputzt hat, deine Leichenhalle, bist du mitgegangen. Ich bin immer trotzdem mitgegangen. Hast du nicht immer dann besonders überall geklopft, ob da noch wieder jemand zurückklopft? Ja, wenn meine Mama das nicht gemerkt hat, sonst wurde sie etwas böse mit mir. Mensch, wegen der toten Ruhe halt, man macht es eigentlich nicht. Was für ein Drama. Also das war schon, ja doch, war eine interessante Sache, weil mit Friedhof ja immer, man hat selber da ja auch ein Familiengrab und alles und hat auch viele Dramen erlebt, was das angeht. Man hat schon viele Familienangehörige jetzt vor mir gegangen sind. Aber das finde ich ja auch interessant, dass du als kleines Kind so vertraut warst mit Särgen, mit Toten. Meine Mutter hat uns immer mitgenommen an meine Geschwister, die waren teilweise im Kinderwagen. Ja. Die hat sie dann da vorne hingestellt im Kinderwagen. Haben geschlafen. Und eigentlich hast du doch vor diesem ganzen Gewerbe, sage ich jetzt mal, vor dieser ganzen Szene gar keine Angst. Nein, überhaupt nicht. Hast du denn Angst vor dem Tod? Nein. Was kommt nach dem Tod, deiner Auffassung nach? Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass ich eventuell oben anklopfen darf, auch wenn ich nicht immer die artigste gewesen bin. Ich glaube, wenn du oben anklopfst, dann macht dir diese alte Frau die Tür auf, der du damals das Leben gerettet hast. Ich glaube, so funktioniert das. Das wäre doch der Knüller, ne? Liebe Waltraud, wahnsinnige Geschichte. Vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast. Darf ich auch ein Autogramm bekommen? Sehr gerne. Aber dich müssen wir auch nochmal zurückrufen, wegen deiner Anschrift. Alles klar. So, vielen Dank, Waltraud. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Jo, tschüss. Und hier ist Almut, 42. Ganz genau. Ganz genau, ja. Die Almut. Die Almut hat auch angerufen zum Thema Friedhöfe oder Friedhof. Ganz genau. Was ist genau passiert, Almut? Ja, erstmal war Allerheiligen, nicht wahr? Mhm. Und ich finde diese Trauerkultur in Deutschland mittlerweile einfach nur noch hintergründig oder anätzend. Oh, also Allerheiligen, gerade in katholisch geprägten Gebieten, gehen die Leute alle auf den Friedhof. Der Friedhof ist illuminiert abends, weil 1000 Kerzen stehen. Immer, ich kann direkt auf einen Friedhof blicken. Mhm. Er ist wunderbar rot erleuchtet. Aber ich habe meinen Sohn vor jetzt fast genau 2,5 Jahren verloren. Mhm. Wie alt war dein Sohn? 20. Was ist da passiert? Der ist vor einem Zug gelaufen. Aus Versehen? Nein, mit Absicht. Weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Er war paranoid und schizophren. Mhm. Das ist ja das Schlimmste, was Eltern passieren kann, wenn das Kind stirbt. Nee, ich muss dazu sagen, er ist montags noch im Krankenhaus gewesen, montags aus dem Krankenhaus rausgeschmissen worden. Obwohl die Oberärztin wusste, dass er suizidgefährdet ist, aber darum geht's auch gar nicht. Mhm. Der Merlin liegt zum Beispiel in einem Ruheforst. Ich habe nicht verstanden. Der Merlin liegt in einem Ruheforst. Ach so, nicht auf dem Friedhof, auf den du schauen kannst. Nein. Mhm. Der Merlin liegt mitten in einem Wald. Also ein Ruheforst, ein Friedwald nennt man das auch. Nein. Friedwald ist noch etwas ganz anderes als ein Ruheforst. Was ist ein Ruheforst? Ein Ruheforst ist wirklich, das kannst du dir so vorstellen, als würdest du wirklich durch ein Stück Wald gehen. Und da liegen auch andere Menschen? Da liegen ganz viele andere Menschen. Du kannst dann also wirklich einen Baum 99 Jahre mieten. Mhm. Den kannst du umarmen, den kannst du anschreien. Um diesen Baum können manchmal auch 6, 7, 10 Menschen liegen. Das ist egal. Mhm. Das kommt immer darauf an, wie dick der Baum ist oder wie dünn der Baum ist. Mhm. Da gehen die Leute zur Erholung hin, gibt es Sitzbänke. Mhm. Jetzt hast du, Almut, gerade am Anfang gesagt, dir geht diese Friedhofs- und Trauerkultur irgendwie auf die Nerven, so habe ich es verstanden, in Deutschland. Ja, ganz genau. Was meinst du konkret damit? Ja, dass es irgendwie bestimmte Tage gibt, wo dann irgendwie zum Beispiel jetzt diese Allerheiligen-Gestecke. Mhm. Ist doch Schwachsinn. Nun könnte man ja sagen, es ist ein schöner Brauch, dass man einmal im Jahr dann den Toten besonders zugetan ist. Also das sehe ich irgendwie anders. Es ist ein schöner Brauch für die Nachbarschaft oder für die Leute, die dann irgendwie auf den normalen, üblichen Friedhof irgendwie gehen wollen. Mhm. Damit der eine dem anderen zeigt, das ist genau wie in unserer Vorgartenkultur. Ah, so verstehst du das. Ich verstehe dich jetzt, ja. Mhm. Ja, ich hab's schöner als du. Mhm. Gibt es noch? Genauso sehe ich. Gibt es noch etwas? Gibt es noch etwas, was du nicht gut findest an der Friedhofskultur, Trauerkultur in Deutschland? Wenn du mich so fragst, die Heuchler, ja. Wie meinst du das? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Es wird jemand bestattet, alle sind todtraurig, alle heulen. Danach gibt's das große Fressen. Und das gibt es ja also besonders bei uns. Wir sind auch sehr katholisch geprägt. Mhm. Immer noch. Und ja, toll. Wie hast du deinen Sohn, wie war da die Bestattungsfeier? Gab es eine Feier? Das war bei uns etwas schwierig. Ich durfte nicht ins Krematorium und der Mann hatte wirklich fürchterliche Angst vom Feuer. Aber er ist vorher bestattet worden. Und es gab eine Bestattung, da steht ein Holzkreuz mitten im Wald. Mhm. Und ein Holz, ja, wie hat man früher gesagt, so ein halber abgeschlagener Baum, wo man früher Holz drauf gehackt hat. Mhm. So, und da stand die Urne drauf und sein Bild und ganz normal 6 Teelichter. Ich durfte leider Gottes nicht dabei sein. Aus Grund familiärer Zwistigkeiten oder wie? Familiärer Zwistigkeiten und auch aufgrund, weil er halt Suizid begangen hat und das halt noch ein polizeiliches Strafverfahren war. Also es war sehr, sehr schwierig. Okay, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht so richtig klären. Nee, das ist kompliziert, nee, das geht schon. Gar nicht. Gab es denn einen Pfarrer oder einen Trauerredner? Weißt du das? Es gab einen Trauerredner. Mhm. Aber der hat ihn nicht auch, der hat ihn nicht erkannt. Der hat nicht in dem Sinne gesprochen, wie er hätte sprechen sollen, meinst Nein. du? Aber Nein. du warst nicht dabei, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, das ist man korrekt. Man hat dir das erzählt hinterher. Die beste Freundin von meinem Sohn, die Lisa, die hat mir das erzählt. Mhm. Jetzt merke ich schon, dass du dir viele Gedanken darüber gemacht hast. Und du wohnst sogar in der Nähe eines Friedhofs. Ja. Gehst du manchmal spazieren auf diesem Friedhof? Ich gehe sogar auf diesen Friedhof. Ich weiß auch, wo die Kindergräber sind. Ich weiß alles. Wie ist dir zumute, wenn du dort spazieren gehst? Also erstmal ist das ein Ort der Ruhe. Mhm. Zweitens, wenn ich dann diese ganzen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, diese ganzen älteren Herrschaften sehe, dann denke ich manchmal, wie bekloppt müsst ihr eigentlich sein? Weil ich kenne es noch von meiner Oma. Warum? Ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, Oma. Nein, ich kenne es noch von meiner Oma, die musste sich um die Gräber von ihren Eltern und von ihren Schwiegereltern kümmern. Da bin ich immer mit auf dem Friedhof. Aber das kann man ja nun nicht so verallgemeinern. Es gibt ja viele alte Leute, die für die es auch wichtig ist, zum Grab des Sohnes zu gehen, zum Grab des Mannes zu gehen, wo das auch ein wichtiger Ort der Erinnerung ist. Wann bist du das letzte Mal auf einem Friedhof gewesen? Ich gehe sehr oft auf einen Friedhof. Ja, ich nämlich auch sehr häufig. Nur es wird ja immer schrecklicher. Da kommen ja Marmorplatten drauf, Granit, es wird ja dann auch nicht mehr irgendwie täglich selber gebuddelt. Nein, da wird ja mittlerweile eine Grabpflege einmal wöchentlich angestellt. Ist das noch normal? Entschuldigung. Naja, sicher gibt es Grabpflegen, aber es gibt auch genau auch noch sehr, sehr viele Menschen, die das selbst machen. Allerdings, was ich da, wo ich dir recht geben muss, was mich auch öfters wirklich zumindest wundert, wenn ich den Prunk sehe, den Prunk der Gräber, der Grabsteine, der Grabdenkmäler, das sind manchmal Kosten wahrscheinlich, da kriegt man eine Eigentumswohnung für. Das ist so, weil so ein Stein kostet 10.000 bis 15.000 Euro. Mhm. Da tun wir uns jetzt mal alle nichts. Ja. Und das ist wirklich, wie ich eben sagte, das ist wie unsere deutsche Vorgartenkultur oder jeder will irgendwie besser sein und das hat mit dem Menschen. Manchmal der aber irgendwie manchmal denkt, nicht zu tun, meinst du? Aber gar ich nicht. Könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das vorher schon bestimmt hat, dass da so ein, also ich kenne in Köln einige Gräber von sehr reichen Leuten, die noch leben und die jetzt schon dieses Grab gestalten, was sehr pompös ist, da steht noch kein Name drauf und noch natürlich keine Daten und von einem Grab weiß ich es ist ungeheuer teuer. Also man will sich zu Lebzeiten schon ein kleines Denkmal schaffen, dass in ein paar hundert Jahren immer noch der Name da steht. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dann möchte ich doch lieber verbrannt werden und von Albert und Einstein aufgefressen werden. Also ist das für dich jetzt so deine Überlegung, dass du irgendwann, es möge noch sehr lange dauern, wirklich auf Feuer bestattet wirst? Ja, klar. Ja, und auch dann in einem Wald, wie das von deinem Sohn erzählt? Nee, also ich würde gerne von meinen beiden Raben aufgefressen werden. Von deinen beiden Raben? Ja, ich habe 2 Raben. Mein Sohn hat immer gesagt, ich habe eine Rabenmutter. Keiner hat es verstanden. Ich habe 2 handaufgezogene Raben. Wirklich? 2 Raben? Aber die, ja, die schaffen dich ja gar nicht. Doch. Meinst du? Man kann sie auch kleine Truthähne nennen. Die schaffen sie. Okay. Also zumindest wenn ich verbrannt bin. Die schaffen mich. Also, Almut, die Rabenfrau, hat mich angerufen. Liebe Almut, danke für deinen Anruf und ich wünsche dir, alles Gute. Den Segen der Nacht und noch ein langes Leben. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Almut. Ciao. Einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Den Segen der Nacht, das hat auch noch nie jemand zu mir gesagt. Das ist auch eine tolle Formulierung. Der Segen der Nacht. Der Segen der Nacht komme jetzt über euch. Sage ich dann auch noch zum Schluss. Also in der Technik heute Martin Dannhauser. Und das war unsere Sendung Friedhof. Morgen sind wir auch wieder da. Morgen mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.